Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Dülmen, eine kleine Stadt, ungefähr 30 Kilometer südlich von Münster, im Herbst 1968. Ich hatte gerade meinen Wehrdienst angetreten. Schnell hatten die Soldaten raus, dass ich anders war. Alkohol war für mich, bis zum heutigen Tag ist das so, ein absolutes No-Go. Außerdem konnte ich nichts erzählen von dem, was ich am Wochenende mit den Frauen erlebt hatte. Die anderen erzählten bis zum geht nicht mehr. Und wenn dann die Frage kam, na, und wie war das mit dir? Sag ich, nischt, gar nischt. Und überhaupt, der Typ faltet doch tatsächlich vor dem Essen in der Kantine jedes Mal seine Hände und schließt dabei seine Augen. Was ist das nur für ein frommer Heini, das passt doch gar nicht zu uns. Wollen wir dem nicht mal einen auswischen? Gesagt, getan. Eines Tages gab es ein viermotoriges Schnitzel. Ich hatte schon an der Essensausgabe in der Kantine eine Pfütze unter der Zunge, als mir das Fleisch auf den Teller gelegt wurde. Und dann passierte es. Als ich mit meinem Tischgebet fertig war, war das Schnitzel verschwunden. Weg. Einfach weg. Nicht mehr da. Und ich sah in grinsende Gesichter, die mir spöttisch guten Appetit wünschten. Nun kann man ja vieles mit mir machen. Aber wenn es an mein Essen geht, dann verstehe ich keinen Spaß mehr. Das war damals so. Das ist bis heute geblieben. Aber das wussten die Kameraden noch nicht. Es galt also in Zukunft, mein Essen zu verteidigen, besonders als es wieder einmal ein Schnitzel zu essen gab. Ich faltete meine Hände und dazwischen hatte ich eine Gabel versteckt. Gut getarnt, das lernt man ja beim Bund. Dabei blinzelte ich durch meine fast geschlossenen Augen. Und als das Fleisch dann plötzlich Beine bekommen sollte, mit anderen Worten, als die Hand wieder kam, da stach ich zu. Einfach die gefalteten Hände nach unten fallen lassen. Natürlich mit dem entsprechenden Druck. Das Ergebnis? Meine Lebensmittel blieben ab da auf meinem Teller. Dank der Wirkungsweise der spitzen Gabel. Warum habe ich euch eigentlich diese Geschichte erzählt? Heute ist bekanntlich der Weltgebetstag für die verfolgten Christen. Darum geht es auch heute in diesem Gottesdienst. Nun war das, was ich damals in Dülmen erlebte, weit ab, ich wiederhole, weit ab von jeglicher Christenverfolgung. Aber so einen ganz, ganz kleinen Touch in dieser Richtung hatte für mich das Geschehen schon. Wenn ich einer aus dem Lager der Kameraden gewesen wäre, die hätten mir nie einen Schnitzel vom Teller geklaut. Warum denn auch? Doch weil ich anders war, weil ich vor dem Essen betete und andere Eigenschaften hatte, mit denen sie nichts anfangen konnten, musste man was unternehmen. Wenn Menschen anders sind und man kommt mit ihnen nicht zurecht, dann gibt es drei Lösungsmöglichkeiten. Die erste, die beste und angenehmste für alle Beteiligten, man nimmt den anderen erst gar nicht wahr. Die zweite, man diskutiert mit ihm, lässt seine Meinung aber letztendlich stehen, weil man seine eigene hat und lässt ihn links liegen. Die dritte Variante ist die schlimmste. Man bekämpft ihn bis aufs Blut. Wie das aussieht, sehen wir jeden Tag in den Schlagzeilen. Ich will heute mit euch zurückgehen an den Beginn der Christenverfolgung. Und da landen wir natürlich bei Stephanus, dem ersten Märtyrer. Apostelgeschichte 6. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn, also über den Stephanus. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber lauter und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Was war damals geschehen? Die Gemeinde in Jerusalem wuchs. Wenn sowas geschieht, dann gibt es automatisch auch Probleme. Bei einer wachsenden Gemeinde ist das nun mal so. Und das Problem? Witwen wurden bei der täglichen Versorgung übersehen. Da gab es keine Sozialversicherung, da gab es auch kein Sozialamt. Die Witwen mussten, weil sie kein Einkommen hatten, von der Gemeinde durchgetragen werden. Aber das klappte nicht. Wenn man mit knurrigem Magen im Gottesdienst sitzt, ist das auch nicht so das Gelbe vom Ei. Da musste wieder Ruhe hinein. So wählte man 7 Männer, die sich speziell dieses Problems annahmen. Einer von ihnen hieß Stephanus, der voll Gnade und Kraft war und Wunder und große Zeichen unter dem Volk tat, so berichtet uns die Apostelgeschichte. Wobei man sagen muss, die anderen 6, die waren ja auch nicht so ganz ohne, denn die Bewerber für dieses Amt mussten einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Wahrheit sein. Eine seiner Predigten brachte Stephanus vor den Hohen Rat, wo er in einer flammenden Rede sein Bekenntnis zu Jesus Christus ablegte. Am Ende vermittelte er eine Vision, in der er Jesus zur Rechten Gottes sah. Das war den frommen Juden einfach zu viel. Dafür wurde er der Gotteslästerung beschuldigt. Aber wir lesen nichts von einem Prozess, sondern nur, dass die empörte Menge Stephanus vor die Stadttore schleppte und dort steinigte. So wurde Stephanus der erste christliche Märtyrer, der aufgrund seiner Bekenntnisse zu Jesus Christus ermordet wurde. Seine Ermordung war der Auftakt zur damaligen Christenverfolgung im Gebiet von Jerusalem, also die erste überhaupt. Nun sind ja bekanntlich inzwischen über 2000 Jahre verflossen. Da sollte man doch meinen, dass die Christenverfolgungen schon lange der Vergangenheit angehören und nur noch in Geschichtsbüchern zu finden sind. Doch das stimmt nicht. Dass Christen verfolgt werden, zeigt sich hier und heute in vielen Ländern der Welt auf grausamste Art und Weise. Die Gegner sind meistens der Kommunismus und der Islam. Wir wissen, dass der Koran von einem Moslem fordert, die Christen zu verfolgen und zu töten, wenn sie nicht ihrem Jesus abschwören. Als Schwertvers bezeichnet man im Koran die Sure, das ist sowas ähnlich wie eine Verseinteilung, die Sure 9,5, die als juristische Begründung für den Dschihad, also für den Heiligen Krieg, herangezogen wird. Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann töte die Christen, wo immer ihr sie findet. Greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen. In mehr als 200 Stellen ruft der Koran zur Verfolgung, ja zur Mord an Ungläubigen auf. Das sind in erster Linie die Christen und die Juden. Bei den Suren, also dem Koran, handelt es sich um sogenannte Verbalinspirationen, also um wörtliche Rede Allahs, des einzigen und wahren Gottes. Und weil die Sprache des Korans arabisch ist, muss logischerweise die arabische Nation das auserwählte Volk Gottes sein. jede Kritik auch nur an einem Wort des Koran und mag sie noch so unbedeutend erscheinen, wird noch heute als Gotteslästerung in den meisten muslimischen Staaten bestraft, in Saudi-Arabien sogar mit der Todesstrafe. Im Prinzip darf der Koran auch nicht in eine andere Sprache übersetzt werden, da eine solche Übersetzung allein schon die arabische Sprache Allahs verfälscht und eine Interpretation des arabischen Ursprungstextes beinhaltet. Weltweit müssen die Koranschüler den Koran daher in seiner Ursprungssprache lesen. Weiterhin haben die Gläubigen kritiklos das zu glauben, was ihnen vorgetragen wird. Die Machtstellung der Imame und Ayatollahs war und ist bis zum heutigen Tag unumstritten. Eine Übertragung der Inhalte des Korans an die sich veränderten Zeiten hat es nie gegeben. Und weil es den Koran gibt, konnte auch Khomeini, der Nachfolger des Schahs von Persien nach der Revolution, erklären, Juden und Christen sind dem Schweißgestank von Kamelen und Dreckfressern gleichzusetzen und gehören zum Unreinsten der Welt. Alle nicht-muslimen Regierungen sind Schöpfungen Satans, die vernichtet werden müssen. Wohlgemerkt, das ist nicht etwa ein Zitat eines durchgeknallten Moslems aus dem finsteren Mittelalter, sondern die Aussage des höchsten schiitischen Geistlichen, der in der Hierarchie der Schiiten gleichzusetzen ist mit der Rolle des Papstes im Christentum. In den 80er Jahren fanden seine Worte kaum internationale Beachtung, aber nach dem verheerenden Anschlag in New York wird zunehmend klar, dass sie der verbale Auftakt einer weltweiten Kampfansage seitens radikaler Muslime gegen den Rest der Welt, vor allem gegen die Christen, war. In kaum einer Zeit wurden die Christen so stark verfolgt wie in der Gegenwart. Nach Quellen der Evangelischen Allianz wird alle 3 Minuten ein Christ wegen seines Glaubens hingerichtet, überwiegend in islamischen Ländern. Die katholische Kirche Schweiz berichtet, dass pro Jahr 100.000 Christen wegen ihres Glaubens von Muslimen ermordet oder zu Tode gefoltert werden. Jeder 10. Christ ist nach Angabe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte Opfer von Diskriminierung und Gewalt. Laut dem Weltverfolgungsindex der Menschenrechtsorganisation Open Doors sind Christen die weltweit meistverfolgte Religion. Millionen Christen leiden wegen ihres Glaubens unter Benachteiligung oder Verfolgung, es sei in islamischen Ländern, totalitären Staaten oder in Gebieten, in denen Gewalt herrscht. Sie gelten häufig als Bürger zweiter Klasse, denen selbst humanitäre Grundrechte verwehrt werden, lautet das vernichtende Urteil von Open Doors zur Menschenrechtssituation der Christen. Open Doors hat in seinem Weltverfolgungsindex eine Rangliste von 50 Staaten erfasst, in denen Christenverfolgungen vorkommen. Nordkorea, Irak und Eritrea stehen an der Spitze der Länderliste. Und sogar die Malediven sind an der 13. Stelle. Da sollte man überlegen, ob man da noch Urlaub macht. Und die Türkei an 45. Stelle erwähnt. Das Fazit dieser weltumspannenden Studie ist erschreckend und aufschlussreich zugleich. In 6 der 10 Länder mit der schärfsten Christenverfolgung sowie in 37 der 50 erfassten Länder herrscht der Islam. Was die wenigsten wissen und was auch überhaupt nicht von der Presse aufgegriffen wurde, im Jahre 1980 erließ die Pan-Islamische Konferenz in Lahore, also in Pakistan, einen Geheimbeschluss folgenden Inhalts. Der ganze Nahe Osten ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren, und zwar im Mittleren Osten dergestalt, dass alle Lebenden, die nicht Muslime sind, die koptischen Christen in Ägypten, die Christen im Irak, Iran, in der Türkei, in Libyen, in Syrien und insbesondere die Israelis, völlig ausgelöscht werden müssen. Ein Beschluss mit weitreichenden Konsequenzen. So schwand die jüdische Bevölkerung in den arabischen Staaten in der Zeit von 1948 bis 2001 um sage und schreibe 91% von ursprünglich 855.000 Bewohnern jüdischen Glaubens auf die Restsumme von ganzen 7.800. Ich stelle mir die Frage, wie kann man eine Religion verfolgen, die wie keine andere die Liebe in den Mittelpunkt stellt? Ich habe darauf keine Antwort als die Aussage Jesu, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wenn wir an Jesus glauben und mit ihm leben wollen, geht das oft an dem Leid nicht vorbei. Verkannt, verachtet, verspottet oder ausgegrenzt, das sind ja nur die ganz milden Formen des Leidens und der Verfolgung. Und da zucken wir schon mal zusammen oder greifen zur Gabel. Aber was ist denn erstmal, wenn es ums Geld, um das Leben geht, wenn man unter falschen Anschuldigungen ins Gefängnis gesteckt wird? Und was gibt uns die Naivität zu denken, wir sind hier in einem Rechtsstaat, wir haben eine demokratische Grundordnung, wir haben hier nichts zu befürchten? Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Jesus bat seine Mörder noch am Kreuz um Vergebung. Mohammed tötet. Jesus ließ sich töten. Es waren beklemmende Bilder, die uns da vor einigen Monaten vor Augen gestellt wurden. Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat führten 21 Christen an den Strand des Mittelmeeres und schnitten ihnen die Köpfe ab. Einzig und allein deswegen, weil sie Christen waren und zu ihrem christlichen Glauben standen bis zum letzten Atemzug. Doch was auf diesem entsetzlichen Video zu sehen war, ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe, ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was Christen in den vielen Ländern dieser Welt gerade in den letzten Monaten und Jahren angetan wird. Und so sollte die Fürbitte für die verfolgten Christen zum festen Bestandteil unseres Glaubenslebens gehören. Christen brauchen keinen heiligen Krieg, um gerettet zu werden. Gottes Geist stärkt sie. Er wird sie hindurchtragen durch alles Leiden. Gerade auch dies gehört zum Leben in der Gemeinschaft mit Christus hinzu. Wie oft haben Christen dies gerade in der Verfolgung erfahren, dass Gottes Geist ihnen Kraft schenkt, sich zu Christus zu bekennen, ihm treu zu bleiben, auch wenn dies menschliche Kräfte bei weitem überstieg. Zwei Menschen, die dieses erlebt haben, sind Deppa und Ramesh aus Indien. Deppa kam zum Glauben an Jesus, als ihr jüngster Sohn schwer krank wurde. Wenig später wurde auch ihr Ehemann Ramesh und ihre Kinder Christen. Als die Dorfbewohner davon hörten, drohten sie Deppa, wenn ihr euren neuen Glauben nicht aufgebt, werden wir dich und deine Familie töten. Weil Deppa sich weigerte, wurde sie vergewaltigt und Ramesh gezielt mit einem Auto angefahren und schwer verletzt. Daraufhin floh die Familie aus dem Dorf. Die Hütte, in der sie nun leben, wurde wegen der fehlenden Baugenehmigung schon mehrfach von den örtlichen Behörden abgerissen und Deppa und Ramesh mussten sie wieder neu aufbauen, um überhaupt ein Dach über den Kopf zu haben. Inzwischen hat die Familie Anschluss an eine Kirche in der Gegend gefunden. Für Deppas tiefen Glauben und ihre Entschlossenheit hat ihr Pastor nur eine Erklärung. Jesus allein kann ihr so eine Stärke geben. Ich schließe mit einer Frage, die ich in den 80er Jahren mal einem jungen Mann stellte, der gerade seine Bundeswehrzeit hinter sich gelassen hatte. Wie ist es dir denn so ergangen mit deinem Glauben? Hast du es schwer gehabt? Da wurde ich mit ganz großen Augen angesehen. Nein, alles ist in Ordnung. Es hat keiner etwas gemerkt. Es hat keiner etwas gemerkt. Hätten die ersten Christen auch so gedacht, würden wir heute noch unter der Wotanseiche sitzen. Es hat keiner etwas gemerkt. Diese Einstellung verschafft uns sicherlich auf den ersten Blick ein sorgenfreies Leben, aber mit Sicherheit kein Leben, welches von Gott gesegnet ist. Mögen wir uns von den Glaubens- und Lebenszeugnissen unserer verfolgten Schwestern und Brüder stärken lassen, dass auch wir mit Christus leben und unter Umständen auch leiden, uns über die Gemeinschaft mit ihnen freuen und Gott damit ehren, dass Menschen auch bei uns entdecken, der ist ja auch ein Christ. Ich für meinen Teil kann mir gut vorstellen, dass auch in Deutschland Zeiten kommen können, in denen man nicht nur ein Schnitzel vom Teller klaut. Amen.